Die Staatskarosse. Eine Komödie von Prosper Mérimée. Aus dem Französischen übertragen von Konstantin Peter von Landau. Regie Claire Schimmel. Die Herren Räte warten auf die Antwort, Eure Hoheit. Wie spät ist es? Bald 10. Eure Hoheit haben gerade noch Zeit, sich für die Zeremonie fertig zu machen. Es ist schön draußen, sagst du? Ja, Eure Hoheit. Es weht ein frischer Seewind und der Himmel ist wolkenlos. Ich gebe gerne 100 Piaster für einen strömenden Regen. Dann könnte ich gemütlich im Sessel sitzen bleiben. Ja. Doch bei so einem Wetter, wo die ganze Stadt in der Kirche sein wird, nicht zu erscheinen und den Räten den Vorrang zu lassen. Eure Hoheit haben sich also entschlossen. Sind die Maultiere eingespannt? Ja, Eure Hoheit. Vor die schöne Karosse, die neulich für Sie aus Spanien gekommen ist. Die Einwohner von Lima haben solche Prachtkutschen noch nie zu Gesicht bekommen. Das wird ein Aufsehen geben. Auf diese Freude soll ich verzichten? Niemals. Meine Leibwache hat neue Uniformen und das Volk hat mich noch nie in meinem Galagewand gesehen mit dem goldenen Stern, mit dem ich eben ausgezeichnet wurde. So eine Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. Martinez, ich gehe hin. Einmal die Freitreppe überwunden, ist das Schwierigste hinter mir. Was meinst du dazu? Das Volk wird begeistert sein, Eure Hoheit zu sehen. Zum Teufel nochmal, ich gehe. Allein schon, damit die Räte, die bereits die erste Rolle zu spielen hofften, vor Ärger platzen. Außerdem muss ich in die Kirche, weil der Bischof von der Kanzel die mir eben verliehene Auszeichnung erwähnen soll. Solche Dinge hört man sich gerne an. Der Diener soll kommen. Und sagt den Räten, dass sie während der Zeremonie hinter mir Platz zu nehmen haben. Sehr wohl, Hoheit. Eure Hoheit wünschen? Gib mir meine Schuhe und Seidenstrümpfe, Balthasar. Ja, ich will in die Kirche gehen. In die Kirche? Du Schlaucht, Dr. Pineda hat Eure Hoheit das Ausgehen strengstens verboten. Dr. Pineda weiß nicht, was er redet. Ich weiß besser, ob ich krank bin oder nicht. Ich habe keine Gicht. Weder mein Vater noch mein Großvater haben daran gelitten. Er möchte mir weismachen, dass man in meinem Alter die Gicht haben muss. Martinez, weißt du, wie alt ich bin? Durchlaucht. Durchlaucht sehen so gut aus. Zweifellos. Ich wette, dass du es nicht erraten wirst. Nun? 40? Ja. Nein, keine Spur. Komm doch her, Balthasar, hilf mir. Ja, aber vorsichtig. Ja. Oh, mein Schachter. Durchlaucht. Oh, Teufel. Als wären 10.000 Nadeln in meinem Pantoffel. Sie dürfen nicht an die Luft gehen, Durchlaucht. Das wäre gefährlich. Ach, du meine Güte, dieser Schmerz. Nie werde ich meinen Schuh anziehen können. Sacker Teufel! Ja. Scher dich mit deinen Seidenstrümpfen und Schuhen, ich ließe mich lieber foltern. Schieb doch den Schemel her. Ja, Hoheit. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber zuvor hat es mir weniger wehgetan. Eure Hoheit dürfen die Vorschriften des Dr. Pineda nicht außer Acht lassen. Er hat ihnen das Ausgehen untersagt. Und dann wird die Zeremonie sehr ermüdend sein. Man muss sehr lange stehen. Ja. Ja, das ist eben die Übermüdung, die ich befürchte. Denn krank bin ich nicht. Nein. Ich fühle mich sogar wieder sehr gut und könnte ausgehen, aber wenn ich Lust dazu hätte. Aber ich habe keine Lust, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, wegen des fraglichen Vergnügens, einen Indianerhäuptling aus der Taufe zu heben. Basta. Martinez, ja. Schreib sofort an den Rat Don Pedro, dass er das Kind, ich will sagen, den Häuptling, zu halten hat. Sehr und hier, da hast du die 12 Namen, die er tragen soll. Danke, Hort. Ich wünsche dem Paten recht viel Vergnügen. Balthasar. Hey, Hoheit. Schaff mir diese Kleider fort. Ja. Ich will nicht mehr daran erinnert werden. Nein. Diese blöde Eitelkeit, goldene Tressen und Orden zu bewundern. Oh. Man soll mir auch den Dr. Pineda hier schicken. Ja. Wenn er noch nicht zu dieser Teufelstaufe gegangen ist. Gib mir eine Zigarre. Ja. Und Mate. Balthasar. Nachdem ich das Zimmer hüten muss und nichts Besseres zu tun habe, werde ich mich etwas den Regierungsgeschäften widmen. Balthasar? What? Ich bin für keinen zu sprechen, hörst du? Für niemanden. Wie euer Hoheit befehlen. Und nun an die Arbeit, Martinez. Es warten bestimmt etliche Depeschen in der Mappe, nicht wahr? Ganz recht, Hoheit. Ich wollte sie gerade eurer Hoheit vortragen, um mit dem Billigsten zu beginnen. Hier ist ein Brief des Obersten Vasquez, in dem er mitteilt, dass es in der Chuchisca-Provinz bedrohlich gärt, dass die Indianer immer öfter geheime Zusammenkünfte veranstalten und dass ein regelrechter Aufstand unvermeidlich sei, falls er nicht rechtzeitig, spätestens in einem Monat, Hilfstruppen geschickt bekommt. Martinez, ich glaube, du hast mir schon einmal etwas Ähnliches erzählt. Der Oberst Vasquez und die Provinz... Ach, zum Teufel, diese Namen. Warum sprechen diese Indios nicht Spanisch? Chuquisca, durchlacht. Ich habe vor 2 Monaten die Ehre gehabt, eure Hoheit eine Übermeldung zu erstatten, was ich den letzten Gicht entfernt habe. Nur verzeiht mich doch. Ich meine, als eure Hoheit sich nicht ganz wohl fühlten. Und was habe ich geantwortet? Sie wollten es sich nur einmal überlegen. Na also, Truppen haben wir keine. Wie weit ist denn diese Provinz von Lima entfernt? An die 300 spanische Meilen. Wirklich? Ich dachte, es wäre viel näher. Der Fall ist schwierig und man darf keinen übereilten Entschluss fassen. Ich denke noch darüber nach. Weiter. Da ist ein Gesuch des Francisco Huayana, eines angeblichen Nachkommen des Inka Huayana Capac, der den Titel Inka, das entsprechende Wappen und der mit verbundenen Privilegien bewilligt haben möchte. Und liegt nichts dabei, um das Gesuch zu unterstützen? 1,5 Ellen China-Atlas mit dem darauf gemalten Stammbaum des Bittstellers, angefangen von Manco Capac, Tito Capacloc, Yupankikitikit, lauter Namen, bei dem einem die Haare zu Berge stehen. Das habe ich nicht gemeint. Ein so wichtiges Anliegen bringt man nicht auf diese Weise vor. Es ist keine Kleinigkeit, eine solche Abstammung zu überprüfen. Das gehört zum Arbeitsbereich meines Sekretärs. Und ich habe nichts dagegen, wenn er einen gewissen Nutzen daraus zieht. Ich danke, Howard. Ich habe begriffen. In der Tat, dieser Inka ist sehr reich. Kommen wir zur nächsten Sache. Ach ja. Warum lachen Sie? Ach, das ist eine Klage der Marquise d'Altamarino gegen den Papagei. Der Signora Camilla Pericole und gegen die Signora selbst. Ein neuer Streich dieses verrückten Frauenzimmers? Ja, ja. Nachdem der erwähnte Papagei bei jedem Erscheinen der Marquise auf der Hauptstraße sie mit Ausdrücken belegt, die das Schamgefühl der Klägerin zu wiederholen verbietet, verlangt sie, dass der Signora Pericole nun der Hals umgedreht werde. Oh, Verzeihung, nein, ich irre mich, dass der Papagei erwürgt und seine Herrin aufs Strengste verwiesen werde. Was sagt denn dieser Vogel? Durchlaucht ist es nichts anderes als ein netter Scherz, der Signora Camilla. Der Papagei ruft der Marquise jedes Mal zu, was kostet die Elle Tuch? Hm? Aber da die Marquise als Tochter eines reichen Tuchhändlers zur Welt gekommen ist, fühlt sie sich durch derartige Andeutungen schwer beleidigt. Wegen dieses Frauenzimmers werde ich mich noch mit allen Damen von Lima überwerfen müssen. Und hier ist ein Schreiben, ach ja, der Gräfin de Montemayor, in welchem sie sich darüber beklagt, dass die Signore Pericole sich auf der Bühne in der Szene der gefallsüchtigen Alten über sie lustig macht. Auch das noch. Robert, wissen ja, mit welcher Vollkommenheit diese unübertreffliche Schauspielerin alle Schwächen ihrer Umgebung erfasst und zu karikieren versteht. Ja, aber sie geht zu weit und hat vor gar nichts mehr Achtung. Ich werde sie tüchtig ausschelten. Mein ganzes Leben habe ich mich für die dramatische Kunst eingesetzt. Aber ich dulde nicht, dass dabei Damen beleidigt werden, die mir durch ihre Beziehungen in Madrid sehr schaden könnten. Sehr richtig, Robert. Hier wäre noch das Gesuch eines Hauptmanns, eines Kriegsinvaliden. Ist genug, ich bin schon müde. Wir schauen uns den Rest ein andermal an. Sehr wohl. Jetzt. Nachdem wir uns mit der Pericole befasst haben, möchte ich dich bitten, mir ganz offen zu sagen, was du von ihr hältst. Ich? Eure Durchlaucht, was könnte ich denn schon sagen? Ich will, dass du mir ganz offen berichtest, was man in der Stadt von ihr erzählt. Man spricht natürlich überall von ihrem unvergleichlichen Talent. Das will ich nicht wissen. Ich möchte erfahren, was über mein Verhältnis mit diesem Frauenzimmer gesprochen wird. Oh, das ist ja kein Geheimnis mehr und selbst du musst doch was gemerkt haben. Oh. Teufel nochmal, man ist ja ein Mann und Vizekönig zu sein heißt ja nicht unbedingt wie ein Mönch zu leben. Nur Schlacht, aber Robert haben viele Neider und mit Erlaubnis zu sagen, auch viele Neiderinnen. Schweichler. Aber du hast recht. Und vielleicht sogar noch mehr, als du annimmst. Ich sage nur die Wahrheit. Und nachdem ich weiß, wie ergeben du mir bist, möchte ich dir ein Geständnis machen. Aber nur unter der Bedingung, dass du meine Offenheit mit der gleichen Offenheit beantwortest. Ich will zu eurer Hoheit wie zu meinem Beichtvater sprechen. Dann hör zu, Martinez. Mhm. Die Perikole ist im Grunde genommen ein braves Weibsbild. Ja, aber ziemlich närrisch. Fortwährend stellt sie was an, was nicht nur sie, sondern auch mich bloßstellen könnte. Ich habe natürlich keine Angst, dass sie mich betrügt. Keine Spur, das würde sie nie tun. Aber ich befürchte, dass die Gesellschaft sowas vermuten könnte. Aber durchlaucht. Die Welt ist schlecht und hat keinen Respekt vor den hochgestellten Persönlichkeiten. Abgesehen davon trügt manchmal auch der Schein. Ja, ja. Hast du in ihrem Benehmen nie etwas bemerkt, was zu einem Verdacht Anlass geben könnte? Wir können heute noch annehmen. Damit du ganz unbeeinflusst von der Leber wegredest, will ich dir verraten, dass die Perikole dich nicht mag. Ach, sie hat mich sogar um deine Stellung gebeten und du wirst nie erraten, für wen. Für den Sohn ihres Schuhmachers. Allerdings macht dieser Schuhmacher ganz bezaubernde Schuhe für sie. Verräterin. Da ich dir wirklich gewogen bin, habe ich sie nur ausgelacht. Aber du siehst, dass sie dich nicht gern hat. Du brauchst sie also auch nicht zu schonen. Darum sage ich dir noch einmal, sprich ganz offen. Ach, ja, mein gütiger Herr. Ich bin ganz Ohr. Aber wehe dir, wenn du lügst. Das Geständnis, mit dem Eure Hoheit mich zu beehren geruht haben, bringt mich in höchste Verlegenheit. Ich wage es jetzt kaum noch zu sprechen. Nicht, dass ich etwas zu sagen hätte, was für die Signora Pericole nachteilig sein könnte. Nein, nein, aber ich fürchte, Hoheit, was ich auch sage, würde Hoheit für einen Versuch halten, mich zu rächen. Allerdings, da Eure Hoheit es ihr ja bestimmt nicht verübeln werden, wo es ja auch nur um Kleinigkeiten handelt. Was für Kleinigkeiten? Nichts Ernstes, Wald. Es ist ganz sicher, dass die Signora sie liebt. Könnte es anders sein? Bei der Güte, Eure Hoheit. Ach. Doch, doch. Vielleicht hat man es auch nur aus Böswilligkeit gesagt. Die Welt ist schlecht, wie Eure Hoheit jetzt zuvor selbst bemerkt haben. Was hat man dir gesagt? Eure Hoheit sollte ihm keine Wichtigkeit beimessen. Zumal es ja auch nur ein Verkäufer des Seidenhändlers von der Kalakstraße war, der es mir gesagt hat. Wahrscheinlich sollte ich Äußerungen, die Leute solcher Klasse machen, gar nicht wiedergeben. Eure Hoheit werden vielleicht gar nicht geneigt sein, sie anzuhören. Aber nachdem Eure Hoheit mir befohlen haben, alles zu sagen, was ich weiß, und ich nur das sagen kann, was man mir selbst gesagt hat. Sag doch endlich, was man dir gesagt hat. Nun ja, der junge Mann, der Luis Lopez heißt und einer ehrbaren Familie angehört, sagte mir, als wir neulich über Seidenstoffe sprachen, dass er vor kurzem dem Hauptmann Hernan Aguirre 8 Ellen purpurroten Atlas für 10 Dukaten die Elle verkauft hätte. Na? Und? Luis Lopez behauptet, den purpurroten Atlas an der Signora Pericole als Kleid wiedergesehen zu haben. Vielleicht könnt ihr euch heute erinnern an das Kleid, das sie Sonntagabend trug. Mhm. Das ist es. Ja, ja. Allerdings ist nichts wahrscheinlicher, als dass Luis Lopez sich geirrt hat. Umso mehr, als der Hauptmann beim Zahlen ja sagte, ich handle nicht, da dieser Atlas für meine Geliebte bestimmt ist. Für seine Geliebte? Bester Beweis, dass Lopez sich geirrt hat. Ich habe ihm natürlich gesagt, was ich von seiner netten Geschichte halte und habe ihn ausgeschimpft. Sonst wäre ich ja gezwungen, mir noch so vieles andere anzuhören. Was anderes? Nun ja, Geschichten, die er, wer weiß, woher hat. Zum Beispiel, dass die Straßenwache eines Nachts in der Palaststraße einen Mann erwischte, der nur ein Hemd unter dem Mantel trug und die Schuhe in der Hand hielt. Man dachte zuerst, es sei ein Einbrecher. Doch auf der Wache stellte sich heraus, dass der vermeintliche Einbrecher der Hauptmann Aguirre war. Aber was beweist das schon alles? Welche Nacht war das? Das war die Nacht, glaube ich, vom Freitag zum Sonnabend, sagte er. Ja, ja, als wir so lange gewartet hatten, Robert. Nun ja, es wohnen ja immerhin noch einige nicht allzu spröde Damen in der Palaststraße, Robert. Ja. Ist das alles, was du weißt? Leider nicht, durchlacht. Robert, wissen selbst, dass die Verleumdungen nie Halt machen und dass eine böse Zunge nie alleine bleibt. Aber was ich noch zu erzählen hätte, ist derartig toll und albern, dass ich mich kaum traue, eure Hoheit damit zu belästigen. Du belästigst mich nicht. Sprich weiter. Also denn, Robert, beim letzten Stierkampf. Beim letzten Stierkampf, also, eure Hoheit haben vielleicht diesen kräftigen, herrlich gebauten Kerl, leicht wie ein Panther und mutig wie ein Löwe, den Mestizen Ramon bemerkt. Vielleicht der geschickteste Matador von Lima. Oh, Hoheit scheint zu leiden. Ja, mein Fuß tut mir wieder sehr weh. Wie schrecklich, wie schrecklich, schrecklich. Ja, man muss wirklich staunen, dass es Menschen gibt, die überall, auch in den unschuldigsten Dingen, etwas Schlechtes entdecken. Allerdings hat die Signora Pericole während des Stierkampfes etwas getan, was Wasser auf die Mühlen dieser Verleumder schüttete. Obwohl es ganz bestimmt harmlos war. Als der schwarz-weiße Stier, der wütendste von allen, unter Ramons wohlgezieltem Stoß tot umfiel, fiel dem Matador auch das Perlenkollier der Signora Pericole vor die Füße. Ramon hob es auf, führte es ehrfurchtsvoll an die Lippen und legte es um seinen Hals. Nun, ich persönlich bin überzeugt, dass dieses Halsband nur zufällig in die Arena gefallen ist und dass die Signora es dann aus Großzügigkeit nicht zurückverlangen wollte. Aber Robert, können Sie sich ja vorstellen, was für einen dankbaren Stoff dieser Vorfall den bösen Zungen geliefert hat. Unglaublich, wie diese Sache nun ausgeschmückt wurde. Die Signora hätte die Collier selbst vom Halse gerissen und es mit den Worten »Bravo, Ramon, de Matador« zugeworfen. Wohl behauptet die Signora Romer vom großen Theater, die sich in derselben Loge befand, dass diese Worte sogar »Bravo, mein Ramon« gelautet hätten. Aber das sagt sie wahrscheinlich nur aus Eifersucht. Ich saß zu weit, ich konnte es nicht beurteilen, ich habe es nicht gehört, aber ich wette doch, dass sie lügt. Ja, ihren Worten nach hat Ramon sogar ein paar Mal Einlass in Signora Pericoles Theatergarderobe gefunden und war sogar bei ihr zu Hause. Nun ja, ihm kann man freilich alles zutrauen. Trotz seiner dunklen Haut bildet er sich ein Adonis zu sein. Er spielt Gitarre und würde bei Bedarf auch mit Messer spielen. In seiner Gegenwart dürfte niemand husten oder sie schnauben, wenn die Pericole singt. Ja, welch wertvoller Mensch für eine Schauspielerin. Die Roma fügte hinzu, dass die Signora Pericole sich stundenlang mit ihm einsperrt, wenn er Hoheit auf der Jagd sind oder sich unglücklicherweise nicht ganz wohl fühlen. Ist das alles, was Ihnen bekannt ist? Die Aufzählung ähnlicher Behauptungen würde nie enden. Aber nachdem ich dem keine Wichtigkeit beimisse und auch annehme, dass eure Hoheit, doch wohl kaum... Signor Martinez. Ja. Sie sind ein Halunke. Aber durchlaucht. Ein Flegel. Ein unverschämter Lügner. Durchlaucht. Ich habe Hoheit doch nur erzählt, was ich selbst erzählen hörte. Darin eben liegt Ihre Impertinenz. Sie zitieren diesen blöden Kulissentratsch, als wäre es die heilige Schrift. Aber Durchlaucht, was haben Sie überhaupt in den Kulissen zu suchen? Gehören Sie dorthin? Zahle ich Ihnen Ihre Gage, damit Sie mit dem Schauspieler voll Tränke schmieden? Sie sind ein Faulpelz! Und ein Lügner dazu. Durchlaucht. An Ihren frechen Erzählungen ist kein wahres Wort. Sie wagen zu behaupten, dass ich der Nebenbuhler eines Matador sei. Eines Mestizen. Aber nein, Durchlaucht, ich sage es nicht. Ich kenne die Pericole. Sie ist ein vorzügliches Frauenzimmer, das mich allein liebt. Selbstverständlich, Hoheit. Sie sind ein Lügner. Ein gemeiner Lügner. Aber Hoheit, mögen sich erinnern... Schweigen Sie! Sehr wohl. Ich habe Sie aus dem Dreck gezogen, um Sie in meine Dienste zu nehmen. Ich wollte Ihr Glück machen. Sie sind meiner Wohltaten nicht würdig. Ich hätte Sie auf die schändlichste Weise hinauswerfen sollen. Aber aus purer Schwäche werde ich Ihnen doch einen Posten geben. Sehr gütig, Hoheit. Ich ernenne Sie zum Steuereinnehmer in der Provinz beim Oberst Vasquez. Hoheit, reisen Sie sofort ab. Aber wenn Sie morgen früh noch in Lima sind, dann lasse ich Sie unter Eskorte von 4 Dragonern ins Kalak führen, wo Sie nur nach meinem Tode herauskommen werden. Aber Gnade, Durchlaucht, Gnade, das ist ja ärger als das Gefängnis. Oh, Hoheit, werden Sie sich doch erinnern, dass ich nur auf Befehl gesprochen habe. Hoheit, genug zu widersprechen. Nein. Wer ist hier der Herr? Wenn ich aufstehen könnte, würde ich Sie mit meinem Stock erschlagen. Durchlaucht, fort von hier. Oder ich lasse Sie aus dem Fenster werfen. Was? Ich bin weniger wert als ein Mestize. Nein, Hoheit. Ein Mestize. Hinaus! Hinaus! Marcelis! Hinaus! Eure Hoheit, das Fräulein will herein, obwohl ich ihr sagte, dass sie beschäftigt seien. Sie soll hereinkommen. Und Sie? Sie gehen hinaus? Jawohl, Eure Hoheit. Es ist merkwürdig, dass man ihre Tür erstürmen muss, um sie zu sehen. Ich hoffe, dass dies nur ein Versehen ihres flegelhaften Dieners war. Ich dachte, sie wären bei der Zeremonie. Ich weiß noch nicht, ob man mich dort sehen wird. Das hängt ganz von ihnen ab. Aber zuallererst, wie steht es mit ihrer Gicht? Ich habe keine Gicht! Oh, und dann ist es wohl nur ein Anfall schlechter Laune. Schade. Ich wollte sie um etwas bitten und hatte gehofft, sie in besserer Verfassung anzutreffen. Adieu, wir sprechen ein anderes Mal. Gehen Sie doch nicht weg, Camilla! Ich habe mit Ihnen zu reden. Man könnte glauben, dass Sie Angst haben, mit mir unter vier Augen zu sprechen. Ich habe selten Angst vor Eurer Hoheit. Bleiben Sie! Leisten Sie mir Gesellschaft, während ich krank bin. Ich weiß wohl, dass Sie lieber mit dem Hauptmann Aguirre plaudern würden, aber... Aguirre? Ich habe ihn eben verlassen. So. Sie haben ihn eben verlassen. Sehr schön, Madame. Sie ersparen mir eine Einleitung und ich kann direkt zur Sache kommen. Durchlaucht. Ich habe den Verdacht, dass Sie mich mit einer kleinen Eifersuchtsszene traktieren wollen. Es sind ja schon 2 Monate vergangen, seit Sie Ihrer Eifersucht keine freie Bahn mehr gegeben haben. Ich befürchte nur, dass diese Szene etwas zu lange dauern wird. Und wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich Ihnen zuerst meine Bitte vortragen. Sie werden sie mir erfüllen und wir verschieben die Vorwürfe und den Wutanfall auf morgen. Ich bin nicht in der Verfassung, Ihnen neue Gnaden zu erweisen. Sie missbrauchen die alten. Ein schöner Anfang. Aber nun spreche ich. Alle albernen Zierpuppen von Lima haben sich verbunden, um mich mürbe zu machen. Und warum? Weil ich hübscher bin als Sie. Ich bin doch hübsch heute, nicht wahr? Zwischen uns ist ein kleiner, aber rühriger Krieg im Gange, dessen Waffen geringfügige Verleumdungen und Bosheiten sind. Wenn ich es nicht so eilig hätte, würde ich Ihnen einige davon zum Besten geben. Außerdem geben wir uns alle die größte Mühe, uns gegenseitig durch die Pracht des Schmuckes, den Geschmack der Kleider und so weiter zu übertreffen. Verständlicherweise sind wir somit ein Segen für die Juweliere und Fetzenverkäufer. Was gehen mich diese Faserleien an? Auch wenn Sie diese Damen durch den Luxus der Aufmachung nicht übertreffen sollten, so werden Sie es bestimmt in der Frage Ihrer Geliebten. Was die Geliebten betrifft, so bin ich das genaue Gegenteil dieser Damen. Ich ziehe die Qualität der Quantität vor. Pericole! Lassen Sie mich sprechen. Ich meine es sehr ernst. Hören Sie mich an. Ich habe Ihnen nur zwei Worte zu sagen. Ich bin mit Ihnen sehr unzufrieden. Von allen Seiten erzählt man mir von Ihrer Gefallsucht. Und wenn ich offen reden soll, fürchte ich, dass Sie mich zum Narren halten. Ich habe heute einen himmlischen Einfall gehabt, durch den diese Damen vor Ärger platzen werden. Natürlich nur, wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, wie Sie es manchmal sind. Also, sprechen Sie. Durch den Aufschub werden Sie nicht um ein Wort weniger zu hören bekommen. Wie Sie wissen, werden sich heute die Frauen von Lima in ihrer prunkvollsten Aufmachung zeigen und zum Neid der Rivalinnen den erdenklichsten Luxus zur Schau tragen. In Lima gibt es im Ganzen 5 Kutschen. Ihre 2, die des Bischofs, die des Auditors Pedro und endlich die Karosse meiner ärgsten Feindin, der Marquise Altasirano, die bereits so alt ist wie ihr Wagen. Als ich nun erfuhr, dass Sie heute das Zimmer hüten müssen, setzte ich mir in den Kopf, dass Sie mir den Sieg über meine Rivalin mit Leichtigkeit sichern werden, wenn Sie mir die prachtvolle Karosse schenken, die Sie aus Madrid bekommen haben. Tante, ich soll Ihnen die Karosse schenken? Wenn Sie mir diese Karosse geben, machen Sie mir eine viel größere Freude, als wenn Sie mir eine Goldgrube oder ein Indianergebiet schenken sicher, würden. Sicher, ja. Diese Bitte ist äußerst bescheiden. Sie wollen nur eine Karosse, in der Sie wie eine Marquise in die Kirche fahren können. So ist unfassbar. Sie wissen ja, dass mich Geld wenig interessiert. Ich habe keine Ahnung, was diese Karosse kostet. Aber Sie sind reich. Wenn es nicht darum ginge, meine Erbfeindinnen zu erniedrigen, hätte ich Sie nie um ein so wertvolles Geschenk gebeten. Doch wenn Sie an meinem Wunsch Anstoß nehmen, so vergessen Sie ihn. Und ich bitte Sie um Vergebung, falls ich Unrecht hatte, diese Bitte vorzubringen. Ich habe die schlechte Eigenschaft, zuerst zu handeln und dann erst zu überlegen. Eine Karosse. Welch schöner Anblick, eine Schauspielerin in einer Karosse fahren zu sehen. Sind Sie ein Bischof, Signora, ein Rat oder eine Marquise? Bin ich denn nicht alles zugleich? Infantin von Irland, Königin von Saba und die heilige Justine? Na, Verrückte. Diese Damen sind wohl eine alte Marquise wert, deren Vater in Cordoba Tuch verkaufte, um die Eseltreiber damit zu bekleiden. Mein kleiner Fati, Sie haben gelacht. Sie sind nicht mehr verstimmt, Sie sind reizend wie sonst und Sie schenken mir Ihre Karosse. Camilla, erstens verlangen Sie unmögliche Dinge und zweitens haben Sie die Zeit dafür schlecht gewählt. Wenn ich die Karosse von Ihnen nicht bekomme, muss ich zu der kirchlichen Feier zu Fuß gehen wie ein Mädchen aus dem Volk oder mich in einer Sänfte tragen lassen wie eine Bürgerliche, nach all den Hoffnungen, die ich mir gemacht hatte. Ach, Durchlaucht, Vizekönig von Peru. Sie sind ein grausamer Mensch. Wie viel kostet denn diese Karosse? Lassen Sie die Karosse, Senorita, und antworten Sie mir. Ich bin über Ihre Handlungen genau informiert. Und Sie dürften wohl schon bemerkt haben, dass ich Ihnen nicht mehr blindlings vertraue, wie ich es tat, als ich noch in Sie verliebt war. Ja, ich liebe Sie nicht mehr, verstehen Sie mich? Ich habe mich in Ihnen getäuscht. Ich kenne Sie jetzt. Trotzdem würde ich gerne sehen, wie Sie sich rechtfertigen können. Dann probieren Sie es doch! Sprechen Sie, Teufel, sprechen Sie! Woran denken Sie denn, die Augen gegen Himmel gerichtet? Ach, die schöne Karosse. Oh, Sie würden einen Heiligen aus der Fassung bringen! Hol der Teufel diese Karosse! Ich weiß, dass Hauptmann Aguirre Sie liebt. Ich glaube es gern. Und dass Sie ihn auch lieben. Ja, Sie lieben ihn, ich weiß es, ich bin sicher. Behaupten Sie doch das Gegenteil. Haben Sie Mut. Leugnen Sie zum Beispiel, dass er Ihnen ein Kleid aus purpurrotem Atlas geschenkt hat. Leugnen Sie nur. Ich hindere Sie nicht daran. Er hätte mir auch eine Spitzenmantille dazu geben sollen, um das Kleid zu ergänzen. Und man hat ihn halb bekleidet vor Ihren Fenstern erwischt. Ich habe ihn selbst gesehen. Aber... bei Gott, jetzt sagen Sie doch, dass es nicht wahr ist. Sie glauben wohl, dass ich Ihr Pflegmann für ein Zeichen der Unschuld halten werde? Das ist die Ruhe der Verzweiflung. Die Möglichkeit, in der Karosse zur Kirche zu fahren, schwindet, die Zeit vergeht, und wenn Sie mich endlich um Verzeihung bitten werden, wird es schon zu spät sein. Sie um Verzeihung bitten, mein Herzchen. Also gut, dann werde ich Sie um Verzeihung bitten, dass ich noch eine andere Ihrer Intrigen entdeckt habe, und zwar mit einer recht bekannten Persönlichkeit. Das wären also zwei. Wenn wir bei der dritten sind, machen wir ein Kreuz. Es ist kein geringerer als der tapfere Ramon, Nestize und von Beruf Matador. Sie wählen Ihre Geliebten gut, Senora. Er ist ein berühmter Mann und ganz Lima ruft seinen Namen. Das ist wahr und sein Ruf ist verdient. Er ist der tapferste Matador von Peru und vielleicht auch der schönste und stärkste. Ja, gewiss. Gewiss. Eine Frau wie Sie wird ja einen Vizekönig kaum wegen des ersten Besten stehen lassen. Übrigens, geschickt wie Sie sind, verlassen Sie einen Liebhaber, um gleich zwei zu nehmen. Sie schenken einen Dukaten, nehmen aber das Wechselgeld dafür. Ihrer Meinung nach wären also ein Hauptmann und ein Matador das Wechselgeld für einen Vizekönig? Oh, Eure Hoheit haben sich in der Rechnung geirrt. Ich finde, dass man drei Vizekönige als Wechselgeld für einen Hauptmann brauchen wird und mindestens fünf Vizekönige für einen Matador. Sie werden unverschämt. Nur Mut. Eine freche Dirne, die sich nicht einmal bemüht, ihre Ausschweifungen zu verbergen. Schweigt! Einen Matador, einen Mestizen zum Geliebten nehmen. Sie sind eine Messalina. Was soll das heißen? Sie sind... Eure Hoheit sollten sich keinen Zwang antun. Ich vermute, dass Sie sich auf ärztliche Verordnung diesen Wutanfällen hingeben. Ja, es stimmt ja auch. Sie erhitzen sich und das muss man bei Gicht tun. Schweigen Sie endlich. Einen Mestizen als Liebhaber. Ich habe Sie mit meinen Gunstbezeugungen überschüttet. Ihretwegen habe ich mich in den Augen der Öffentlichkeit bloßgestellt. Beinahe bloßgestellt, denn es ist skandalös, dass der Vertreter des Königs von Spanien seine Mätresse von den Theaterbrettern holt. Ich weiß nicht, was mich noch zurückhält. Aber wäre ich nicht tausendmal zu gut, ich hätte Sie in eine Besserungsanstalt einsperren lassen. Sie würden es nicht wagen. Ich würde es nicht wagen? Rasch, Feder und Tinte! Der Befehl ist sofort unterschrieben. Es gäbe einen Aufstand in Lima, wenn die Pericole im Gefängnis wäre. Oh, einen Aufstand! Ja, ein Aufstand! Lassen Sie alle Ihre edlen Marquise, Grafen und Ritter von Lima köpfen oder aufhängen. Keine einzige Stimme würde ertönen. Kein Arm würde sich für Sie erheben. Schicken Sie 12.000 arme Indianer in die Gruben. Man würde Ihnen Beifall klatschen und Sie als Held bewundern. Aber versuchen Sie nur, die Limaner daran zu hindern, Ihre Lieblingsschauspielerin zu sehen. Und man wird Sie steinigen. Und wenn ich dem Theaterdirektor verbiete, Ihren Vertrag zu erneuern? Und wenn schon, dann nehme ich meine Gitarre und singe auf der Straße unter Ihren Fenstern und in meinen Liedern werde ich Eure vizekönigliche Hoheit mit seiner Gicht ins Lächerliche ziehen. Sehr gut. Und was würden Sie tun, wenn ich Sie mit der ersten Galeone nach Spanien schicke? Oh, Sie könnten mir keine größere Freude bereiten. Ich sterbe vor Lust, das alte Europa zu sehen. Außerdem hätte ich in Spanien die Aussicht, die Mätresse des Königs zu werden. Und dann würde ich mich an Ihnen rächen. Ich würde erreichen, dass man Sie verurteilt, Sie als Gefangene nach Spanien bringt, gekettet an Händen und Füßen wie Kolumbus. In Erwartung, dass sich dies verwirklicht, werden Sie meinen Palast nicht mehr betreten. Selbstverständlich. In nichts könnte ich Eurer Hoheit lieber gehorchen. Einen Augenblick noch. Da wir uns das letzte Mal sehen, müssen wir unsere Rechnungen begleichen. Ich verachte Sie zu sehr, um Sie zu erdrücken. Andres de Ribera lässt sich nicht dazu herab, eine Beleidigung zu strafen, die von einer Schauspielerin kommt. Ich habe Ihnen beachtliche Beträge gegeben, kostbare Geschenke gemacht. Sie sollen sie behalten. Man wird Ihnen Ihre Pension für 3 Monate im Voraus auszahlen und ich hoffe, dass Sie dadurch um einige Wochen später ins Spital eingeliefert werden. Ich habe den Beschimpfungen und Verleumdungen geduldig zugehört. Ich habe sie Ihrem krankhaften Zustand zuschreiben wollen. Doch diese letzte Beleidigung kann nicht verziehen werden. Ich stamme von alten Christen und Kastilianern ab, Durchlaucht. Ihr Schmuck wird Ihnen zurückgegeben werden. Ich werde mein Haus und meine Habseligkeiten verkaufen, um Ihnen den Rest zu zahlen. Und inzwischen, da haben Sie dieses Diamantenkollier und diese Ringe, die Sie mir geschenkt haben. Heute Abend werde ich keines Ihrer Geschenke mehr besitzen. Ricole, Ricole, gehen Sie nicht weg, hören Sie. Komm, nur hören Sie doch. Soll ich dann aufstehen? Sie haben sich wehgetan? Oh. Sie sprachen von Verleumdungen? Ich kann mich nicht erinnern, wovon ich sprach. Sag nur, dass es nicht wahr ist. Und ich will alles vergessen. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich küsse die Hände eurer Hoheit. Nein, geh nur nicht weg. Pericole, ich war zornig. Ich war zu heftig. Aber jetzt können wir uns doch in Ruhe unterhalten. Also es ist nicht wahr, was man mir von dir erzählt hat. Lassen Sie mich gehen. Es liegt mir sehr wenig an Ihrer Meinung. Aber Camilla! Also, ich glaube, dass ich Unrecht hatte. Bist du zufrieden? Nein, nein, Sie hatten recht. Stahlkopf, Bösewicht. Aber reizend bist du trotzdem. Ich liebe dich zu sehr. Ich weiß, dass alles unwahr ist, was man von dir erzählt. Aber sag mir endlich, dass es nicht wahr ist. Nur das. Nein, Sie haben mich zu sehr beleidigt. Aber Camilla, komm. Schön, sprechen wir gar nicht mehr davon. Bitte dich um Verzeihung. Ich habe Unrecht gehabt. Ich habe so gelitten, dass ich nicht mehr wusste, was ich rede. Aber jetzt ist alles vorbei. Komm, gib mir die Hand. Und bitte sage mir... Was denn noch? Sage mir, dass du nicht mehr böse bist. Und dass du mir meinen Jähzorn verzeihst. Ich verzeihe Ihnen, weil ich glaube, dass Sie mich wirklich lieben. Ach. Wenigstens aus Großmut sage mir. Ich zweifle nicht an dir, aber ich bin gar nicht mehr eifersüchtig. Gar nicht mehr. Aber was würde es dich schon kosten zu sagen, dass man dich fälschlich beschuldigt hat? Was? Schon wieder dasselbe? Nein, nein, nein, das ist schon gut. Nun sprechen wir gar nicht mehr davon. Ich glaube dir auch ohne deine Rechtfertigung. Ja, und doch, ja, siehst du, wie schwach ich bin? Durchlaucht. Soll man Ihnen denn wirklich beweisen, wie sehr die Eifersucht Ihnen den Geist verwirrt hat? Versuchen wir also, uns an Ihre Vorwürfe zu erinnern. Was war denn schon? Ach ja, das Kleid aus purpurrotem Atlas. Ja. Mein Gott, welcher Gedanke. Ja, das war lächerlich, aber... Es stimmt vollkommen, dass ich ein purpurrotes Atlaskleid besitze. Und es ist nicht weniger wahr, dass ich es bei meiner Nachbarin gekauft habe, einer farbigen, die vom Hauptmann Aguirre ausgehalten wird. Ob sie es von ihrem Geliebten oder von jemand anderem bekommen hat, kann ich natürlich nicht wissen. Mein Zimmermädchen kaufte den Stoff ein und Sie brauchen sie nur zu fragen. Ich werde mich hüten, mein Kind. Ich glaube dir. Dieser Schurke Martinez, der wird mir das teuer bezahlen. Was die andere Geschichte mit dem Hauptmann Aguirre betrifft, so kann ich Ihnen nur sagen, dass ich Vorfälle, die in Lima keine Seltenheit sind, kaum verhüten kann. Übrigens glaube ich mich nicht zu irren, dass Sie gerade an diesem Abend bei mir recht lange zum Nachtmahl blieben. Pericole, mein Herzchen. Ich will kein Wort mehr darüber hören, das beschämt mich zu sehr. Ich bin froh, dass meine Eifersucht vorbei ist. Ja, du sagtest also, dass dieser Mestiz... Ihre Spione haben Sie genauso gut über den Mestizen Ramon informiert. Es ist wahr, dass ich beim letzten Stierkampf durch seine Geschicklichkeit in helle Begeisterung geriet. Denn kaum hatte er seinen Degen in die Schulter des Stieres gestoßen, machte er eine Pirouette und verbeugte sich vor mir in einer wirklich reizenden Art. Ich verstand sofort, was das heißen sollte und suchte nach meiner Börse, um sie ihm herunterzuwerfen, aber ich hatte sie zu Hause vergessen. Ich griff also nach dem ersten Besten, was mir unter die Hand kam. Aber es wäre mir nie eingefallen, dass diese Handlung als Liebe ausgelegt werden könnte. Ein Mestiz, ein Matador, ein Mann, der Branntwein trinkt und rohe Zwiebeln isst. Oh, no, ja, ich war im Unrecht, meine Bezaubernde. Und doch wäre ich jener Stier gewesen. Ich hätte meine letzten Kräfte gesammelt, um diesen Herrn Ramon richtig in der Luft zu beuteln. Ach, dann hätte ich natürlich Viva el Toro gerufen. Ach, du bist entzückend. Du, verlang von mir, was du willst. Ich könnt ihr mir nicht vorstellen, dass du diesen Rohzwiebelfresser bei dir empfängst. Mit Erlaubnis. Eure Hoheit dürften wissen, dass ich bald die Hauptrolle in der Komödie des Dichters Speranzores zu spielen habe. Ich soll da ein Lied singen, das ausgerechnet im Dialekt dieser Leute verfasst ist. Um den Akzent richtig zu lernen, habe ich Ramon kommen lassen, der eine ziemlich hübsche Bassstimme besitzt und einen ganzen Tag singen würde, wenn man ihn nur genügend zum Trinken vorsetzt. Und nun noch ein einziges Wort. Sollten eure Hoheit trotz allem noch zweifeln, dann könnten sie den Hauptmann nach Panama und den Matador nach Cusco verschicken, obwohl ich befürchte, dass die bösen Zungen diese Verbannung ausnützen würden, um sie und mich lächerlich zu machen. Meine liebe Pericole, wie könnte ich das alles wieder gut machen? Die Liebe entschuldigt vieles. Ich empfehle eurer Hoheit aber, sich in Zukunft vor Dienern zu hüten, die eine tiefe Ergebenheit vortäuschen, während sie in Wirklichkeit jederzeit bereit sind, ihre Herren zu verraten. Wen meinst du damit? Ich nenne niemanden und das Anzeigen wird nie mein Beruf werden. Als junge und ganz hübsche Schauspielerin bin ich öfters unverschämten Anträgen ausgesetzt und ich vermute, dass irgendein kleiner Großtuer, der die Ehre ihres Vertrauens genießt und den ich aus unseren Kulissen rausschmeißen ließ, sie mit all diesen schönen Geschichten bewirtet hat. Dieser Niederträchtige, ich habe es schon immer vermutet. Was der hat gewagt, dir Anträge zu machen? Du sprichst doch von Martinez, nicht wahr? Nein, ich möchte niemanden schaden. Ach, du Schuft, du kommst nun nicht zum Oberst Garcivasquez in den Turm von Kallak mit dir und der Teufel soll mich holen, wenn du von dort je wieder herauskommst. Ich habe ja gar nichts gegen diesen Mann gesagt. Was beweist Ihnen, dass ich gerade ihn gemeint habe? Überlassen Sie mir das. Ich weiß, was ich weiß. Aber, mein Kind, mir scheint, du hast mich um eine Karosse gebeten. Ja, weißt du... Reden wir nicht mehr davon. Ich fühle mich jetzt glücklich genug, nachdem ich Ihre Freundschaft nicht verloren habe. Hätte dir die Karosse wirklich so viel Freude gemacht? Du musst wissen, meine Kleine, dass... Ja, es lag mir sehr daran. Aber nach diesem grausamen Streit habe ich es mir anders überlegt. Du hast damit gerechnet, dass ich sie dir schenke. Das ist nämlich... Also verflucht, also diese Karosse. Nicht, dass es an mir liegt. Aber zum Teufel... Ja, was werden die Leute sagen, wenn... Lassen wir das. Es ist ohnehin zu spät, um zur Zeremonie zu gehen. Ich käme nie zurecht. Ach, was das betrifft, meine Maultiere traben schnell. Ich befürchte nur, dass diese verfluchten Räte, dieser Don Pedro, er wird die Sache nach seiner Art auslegen. Aber er hasst sie, weil das Volk sie liebt. Aber ich wäre untröstlich, ein Zerwürfnis mit ihm verursacht. Oh, soll er sagen, was er will? Nein, bitte nicht. Jetzt bin ich mir erst bewusst, wie unverschämt meine Bitte war und ich erröte, dass ich sie damit belästigt habe. Nein, nein, nein. Und dann habe ich mich vorhin so schwer überwinden müssen, nicht zu weinen, dass ich jetzt mehr Lust habe, mich auf mein Bett zu legen und meine Nerven zu beruhigen. Armes Kind, wie sie mich liebt. Nein, du musst an die Luft. Ja, das wird dir gut tun. Pineda verschreibt mir, nach jedem Ärger in die Kutsche zu steigen. Nun... Mein Herzchen, meine Karosse gehört dir. Durchlaufen! Leute, damit man sofort einspannt! Um Himmels Willen, überlegen Sie es sich. Sie sind jetzt zu gütig. Leute, habe ich dir gesagt. Ich will, dass deine Feindinnen vor Neid sterben. Aber ich... Nein. Wenn du mein Geschenk nicht annimmst, glaube ich, dass du mir noch böse bist. Oh Gott, ich bin ganz verwirrt. Eure Hoheit wünschen... Man soll sofort die weißen Maultiere vor meine neue Karosse spannen. Und sagen Sie dem Kutscher, dass die Karosse, die Maultiere und er selbst der Senorita gehören. Jawohl, Eure Hoheit. Meine arme Kleine, wie dein Puls unruhig schlägt, zürnst du mir noch immer? Wie könnte ich nicht gerührt sein durch die Wohltaten eurer Hoheit? Ach, lass mir doch die Hoheit und nenne mich, wie du es manchmal tust. Also, Andres. Ach, du hast mich sehr unglücklich und sehr glücklich gemacht. Komm, umarme mich, mein Engel. So liebe ich dich am meisten. Siehst du, bei meiner Pericole will ich nicht Vizekönig sein. Erinnere dich nur, du kleiner Bösewicht, was du über den Wert der Vizekönige in der Liebe gesagt hast. Du weißt ja, dass du für mich Andres bist und nicht der Vizekönig von Peru. Hast du schon diese hübschen bestickten Schuhe gesehen? Hm? Die hat der Schuster Marino für mich gemacht, von dessen Neffen ich dir schon oft erzählt habe. Ach, das entzückende Füßchen. Sagtest du nicht, dass dieser Neffe ein gescheiter Bursche sei? Ich stelle ihn statt Martinez bei mir ein. Nein. Ich möchte niemanden um seine Stellung bringen. Außerdem ist Ihnen Martinez sehr nützlich. Er liefert so gute Berichte. Du bist aber nachtragend. Sei beruhigt, schon heute Nacht wird er im Kalak-Gefängnis sitzen. Die Karosse ist bereit. Nun, mein Engel, amüsiere dich gut und komm sofort nach der Zeremonie wieder hierher zurück. Und verschweig mir nicht, wenn dich jemand beleidigt. Der würde nicht zu lachen haben. Du hast dein Collier und die Ringe vergessen. Heute siehst du bezaubernd aus. Ich nehme von hier etwas viel Wertvolleres mit als diese Diamanten. Dein Vertrauen und deine Liebe. Adieu. Du bist ein Engel. Also diese Frau macht mit mir, was sie will. Aber sie liebt mich wirklich, da kann ich ihr eben einfach nichts abschlagen. Allerdings meine Karosse. Ach, was werden die Leute denken? Eine Schauspielerin in einer goldenen Karosse, wo so viele Gräfinnen überglücklich sind, eine Sänfte zu besitzen. Ach, da höre ich Rädergeräusch im Hof. Balthasar! Eure Hoheit wünschen? Schieben Sie mich zum Fenster, Balthasar. Und reichen Sie mir mein Fernrohr. Ich will sehen, wie diese Karosse aussieht. Werde sie bis zum Kirchentor verfolgen können. Verflucht, wie die fährt. Mich hat mein Kutscher nie so schnell gefahren. Alle bleiben stehen, um sie zu bewundern. Man lüftet die Hüte, als würde ich vorbeifahren. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt ist sie schon beim großen Platz angekommen. Du meine Güte, sie wird gleich eine Kutsche anfahren. Oh, da ist es schon geschehen. Ein Glück, dass die andere Kutsche umgeworfen wurde. Und jetzt ist der Teufel los. Leute laufen zusammen. Was soll denn nur geschehen? Man wird sie womöglich belästigen. Balthasar! Eure Hoheit? Balthasar, man prügelt sich schon. Lauft alle hin. Nehmt Waffen. Schlagt mir dieses Lumpenpack nieder. Meine Perikole. Ach, Gott sei gedankt, ihre Karosse setzt sich wieder in Bewegung. Dank diesem Mann, der mit seinem Stock so geschickt den Weg säubert. Soll ich der Signora nachlaufen? Nein, bleib! Jetzt ist es nicht mehr nötig. Allerdings auf dem Rückweg. Sag Sebastian und Dominique, sie sollen Karabiner nehmen und der Signora zu Pferd folgen, aber ohne meine Livree anzuhaben. Und wehe euch, wenn ihr irgendetwas passiert. Das Volk von Lima ist so grob und ich befürchte, dass man sie beleidigen könnte. Geh! Der Zusammenstoß scheint übrigens nicht sehr arg gewesen zu sein. Die andere Karosse ist schon wieder aufgerichtet und fährt weiter. Auch der Pöbel verschwindet in der Kirche. Hilf Himmel, dass sie keine zu großen Unannehmlichkeiten hat. Ja, man kann ja sagen, was man will, aber es ist ja den Schauspielerinnen nicht verboten, in Karossen zu fahren. Durchlaucht, der Kanonikus Thomas d'Esquivel bittet um die Ehre, von eurer Hoheit angehört zu werden. Lass ihn eintreten. Er kommt zweifellos mit irgendeiner Moralpredigt, um dann eine Spende bei mir herauszulocken. Ja, stimmt. Es ist über einen Monat her, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich küsse die Hände eurer Hoheit. Oh, Herr Kanonikus, Sie haben einen sehr kranken Mann vor sich. Oh, ich bin tief betrübt, das zu hören. Es ist also dieser Gichtanfall, der eure Hoheit gehindert haben, der heutigen Zeremonie beizuwohnen. Ich habe keine Gicht. Pineda verbreitet dieses blöde Gerücht. Das ist nur ein Geschwulst am Fuß. Ich weiß es besser als er. Übrigens sollen eure Hoheit ihre Abwesenheit nicht bedauern. Sie haben das Glück gehabt, bei dem großen Skandal nicht zugegen gewesen zu sein. Ein Skandal? Teufel, das hängt sicher mit der Perikole zusammen. Ja, ein schrecklicher Skandal, von dem eure Hoheit bestimmt tief beeindruckt gewesen wären. Umso mehr, als dem Anschein nach zumindest eure Hoheit selbst, ohne es zu wollen, diesen Skandal verursacht haben. Ich bitte um Erklärung. Ein Tag wie heute. Eine so rührende Zeremonie. Wahrlich, Eure Hoheit, ich bin trostlos, dass ich Sie kränken muss, aber ich bin gezwungen, offen zu sprechen, auch auf die Gefahr hin, Ihnen zu missfallen. Ja. Meine Pflicht und das Interesse Eurer Hoheit befehlen es mir. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Diese berüchtigte Schauspielerin, da haben wir's, der Sie, wie man behauptet, so gewogen sind, hat heute eine große Verwirrung hervorgerufen. Die Protektion, die Eure Hoheit ihr erweisen, hat sie derart dreist gemacht, ja, dass sie nun überhaupt keine Schranken mehr kennt. Ich versichere Ihnen, dass ich sie in keiner Weise protegiere. Ich schätze nur ihr Talent, das, ja, das sehr zu schätzen ist, Herr Kanonikus. So, aber bitte erzählen Sie. Angeblich besitzt sie eine Karosse. Und diese Karosse, so sagt man, haben Sie ihr geschenkt. Das ist eine Karosse, die ich nicht gebraucht habe. Ach, durchlaucht, diese Karosse hätte man lieber. Aber was getan ist, ist getan. Und Eure Hoheit hat bestimmt Gründe gehabt, sie zu verschenken. Sprechen wir nicht darüber. Ich werde Eure Hoheit erzählen, was ich selbst gesehen habe. Sie hat also eine Karosse. Ja. Und in dieser Karosse begibt sie sich in die Kirche. Ich meinerseits, nachdem ich mich verspätet hatte, folge der Einladung der Marquise Alta Cyrano und nehme in ihrer Karosse Platz. Wir fahren im Schritt, wie es sich gehört, wenn man in der Nähe einer Kirche ist. Plötzlich kommt die Signora Pericole im tollen Trab angefahren. Wir wollen auf den großen Platz heraus, doch sie beansprucht die Vorfahrt für sich. Die Vorfahrt gegenüber der Marquise. Kurzum, sie hat uns derart zur Seite gedrängt, dass ihre Karosse mit ganzer Wucht gegen unseren Wagen fuhr. Der Kutscher ist ein Tölpel. Eure Hoheit mögen mir verzeihen, aber ich glaube nicht, dass der Kutscher ohne Befehl gehandelt hat. Ich will hoffen, dass nichts Arges geschehen ist. Oh, nichts Arges? Es ist ein Wunder, dass wir noch am Leben sind. Die Erschütterung war entsetzlich. Die Marquise fiel auf mich. Und ich auf den Hund der Marquise, den ich unwillkürlich erdrückte. Meine Perücke flog in den Rinnstein und die Marquise hat eine starke Quetschung an der Hüfte bekommen. Dem Himmel sei Dank. Ich hatte Ärgeres befürchtet. Oh. Scheint, es genügt auch so. Außerdem ist die Karosse stark beschädigt. Eine herrliche Karosse, die schon über 20 Jahre die Bewohner der Stadt in Entzücken versetzt. Ich werde den Schaden bezahlen. Das heißt, ich werde die Perikole bezahlen lassen. Aber, Eure Hoheit, wie wollen Sie den Skandal wieder gut machen? Ich sehe nur ein Mittel. Sie müssen dieser Dame verbieten, in einer Karosse auszufahren. Glauben Sie mir, es ist ein böses Exempel, eine Schauspielerin in einer Karosse fahren zu sehen, während so viele ehrwürdige Geistliche von Lima zu Fuß gehen müssen. Außerdem werden die Bewohner von Lima durch ihre Unvorsichtigkeit gefährdet. Aber ich habe noch nicht alles erzählt und ich bedauere Eure Hoheit, noch mehr kränken zu müssen. Die Diener der Marquise wollten ihre Herrin rächen und richteten einige handfeste Verweise an den Kutscher und den Diener der Dame, doch der Pöbel, der ihr mit Freudengeschrei folgte, ergriff ihre Partei. Besonders ein gewisser Taugenichts, ein Mestize, ein Toreador namens Ramon. Mit seinem Stock schlug er den Kutscher der Marquise, zerbrach den Degen ihres Begleiters und den Kiefer eines ihrer Lakaien. Dieser Verbrecher, ihn werde ich exemplarisch bestrafen lassen. Das ist noch immer nicht alles. Ohne uns zu beachten, ohne sich auch nur zu entschuldigen, fährt sie weiter, und es hätte nicht viel gefehlt, so wäre sie mit ihrer Karosse direkt in die Kirche gefahren. Die Köpfe ihrer Maultiere waren schon im Portal, als die Karosse hielt. Sie steigt aus, durchquert mit viel Geräusch die Menge der Gläubigen. Alles schaut sich um, um sie zu sehen. Man vergisst die Zeremonie. Und mich schaudert's, während ich das sage. Seine Exzellenz, der Bischof selbst, hat die allgemeine Zerstreutheit geteilt. Er vergaß, beim Paten das Versprechen zu verlangen, den Neubekehrten im christlichen Glauben zu erziehen. Ich war derart entrüstet, dass ich die Kirche verließ, um ihnen diesen Vorfall zu erzählen und sie zu bitten, den Frechheiten eines Frauenzimmers Einhalt zu tun, das, erlauben Sie mir es zu sagen, Eure Hoheit sehr schadet. Sie muss bald da sein, und ich werde Sie entsprechend zur Rede stellen. Die Marquise ist bereit, mit ihrer Klage bis nach Madrid zu gehen, wenn es notwendig sein sollte. Herr Kanonikus, das muss vermieden werden. Sie verstehen ja, dass mir solche Klagen sehr schaden könnten. Durchlauf. Sie haben Einfluss auf die Marquise. Fordern Sie sie auf, sich mit einem Schadenersatz zu begnügen. Ich verpflichte mich meinerseits der Perikole, eine strenge Warnung zu erteilen. Durchlauf. Ich weiß wirklich nicht. Ihre Kirche benötigt ein Gemälde für den Hochaltar. Die Perikole soll es Ihnen als Sühne für Ihre Missetat schenken. Da ich ihr eine Madonna von Murillo geschenkt habe, die sie gegen einen heiligen Christophorus austauschen möchte, können Sie also mit der Madonna rechnen. Oh, aber bitte, tun Sie mir den Gefallen, die Marquise zum Schweigen zu bringen. Sie versprechen es mir, nicht wahr? Ich werde mein Möglichstes tun, Durchlaucht. Aber bringen Sie mir doch einmal Ihren Neffen her. Wir werden sehen, ob wir nicht etwas für ihn tun können. Er wird eurer Wohltaten würdig sein, Hoheit. Aber ich höre eine Karosse in den Hof fahren. Das wird wohl die Perikole sein. Sie werden sehen, was sie von mir zu hören bekommt. Seine Exzellenz, der Bischof von Lima. Der Bischof? Er kommt zweifellos, um sich zu beklagen. Nach Ihnen, Senorita, nach Ihnen. Aber Exzellenz, ich bitte Sie. Dann treten wir zusammen ein. Der Bischof reicht der Schauspielerin die Hand. Ich küsse die Hände, Euer Hochwürden. Ich bedauere, dass ich nicht aufstehen und Ihnen entgegenkommen kann, aber als armer Kranker. Das Fräulein hat mir von Ihrem Unwohlsein erzählt, und ich wollte nicht nach Hause zurückkehren, ohne mich zuvor nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Oh. Das verschaffte mir die Freude, die Senorita in meinem Wagen mitzunehmen. Diese Güte werde ich nie vergessen. Nee, was heißt das? Und deine, ihre Karosse? Ist sie denn beschädigt? Nein, Durchlaucht, aber ich besitze sie nicht mehr, nachdem ich einen guten Gebrauch von ihr gemacht habe. Sie haben ein in unserem Zeitalter seltenes Beispiel der Frömmigkeit gegeben. Ach, aber erklären Sie mir doch. Verzeihen Sie mir, Durchlaucht, dass ich mich so bald von Ihrem Geschenk getrennt habe. Aber wenn Sie erfahren, in welche Hände ich es übergab, werden Sie mich nicht nur entschuldigen, sondern mir auch gratulieren. Während ich in der Karosse bequem und weich auf den Kissen sitzend durch die Straßen fuhr, kam mir ein Gedanke in den Sinn. Wie, sagte ich zu mir selbst, eine Sünderin, eine elende Kreatur wie ich, eine Frau, die einen beinahe strafbaren Beruf ausübt. Meine Tochter, Sie demütigen sich zu viel. Obwohl ich Sie nie auf der Bühne gesehen habe, weiß ich, dass Sie Ihrem Beruf große Ehre machen. Der heilige Genesius war auch Schauspieler. Ach was! Ich lasse mich sanft und mit der Schnelligkeit eines Blitzes von einem Ende der Stadt zum anderen tragen? Ich bin gegen Sonne und Regen geschützt, während Persönlichkeiten von ganz anderem Wert, während Diener unseres Herrgotts, die den Kranken geistliche Hilfe bringen, dem Unwetter, der Hitze, dem Staub und der Müdigkeit ausgesetzt sind, da habe ich mich an die würdigen Geistlichen erinnert, die ich durch die Straßen eilen sah, vom Alter gebeugt und die vom allgemeinen Wunsch beseelt waren, das heilige Abendmahl noch rechtzeitig zum Bett des Sterbenden zu bringen. Und da hat mich die heilige Jungfrau inspiriert, dem Herrgott als Buße für meine Sünden die Karosse zu verehren, die nur meinem Hochmut geschmeichelt hat. Die nur ihrem Hochmut geschmeichelt hat. Die Seniorita hat die Großmut gehabt, die Karosse unserer Kirche zu schenken und eine fromme Stiftung beizufügen, sodass die Erhaltungskosten für ewige Zeiten gesichert sind. Hm. Wenn in Zukunft ein Kranker den Trost verlangt, den die Religion den Sterbenden gibt, wird diese Karosse das heilige Sakrament hinbringen. Und auf diese Weise können wir viele Seelen retten. Es ist ja leider üblich, dass die verstockten Sünder sich erst in letzter Todesstunde an ihren Schöpfer erinnern. Und dann ist es meistens zu spät, dass ein armer Geistlicher zu Fuß noch zu ihnen hinkommen könnte. Die Senorita ist wirklich einer guten, einer heiligen Inspiration gefolgt. Ich bewundere sie, Pericole. Und ich möchte mich gerne an ihrer guten Tat beteiligen, indem ich auf meine Kosten... Ach, Durchlaucht, gönnen Sie mir doch die Ehre dieser Tat. Belohnt bin ich schon durch dieses kostbare Geschenk, das ich von seiner Exzellenz empfangen habe. Dieser Rosenkranz blieb 9 Tage lang in der Fassung der wundertätigen Mutter Gottes von Simpaquire eingeschlossen. Große Ablässe sind daran gebunden. Ich freue mich so, dass ich meine Schmerzen nicht mehr fühle. Pineda, sei Narr, ich habe keine Gicht. Es ist der Rosenkranz, Durchlaucht, der Ihnen geholfen hat. Ich glaube es dir gern. Trotzdem werde ich mich noch 2 Tage an die ärztliche Verordnung halten. Und dann, Exzellenz, möchte ich eine nette Tollheit begehen und Sie zur Signora Supieren führen, damit Sie einander besser kennenlernen. Ich danke, dass Eure Hochwürden mir diese Ehre zu erweisen geruhen. Wenn dabei die strengste Geheimhaltung... Wir werden sehen. Warten wir zuerst, bis seine Hoheit gesund sind. Das bedeutet, dass Sie einverstanden sind. Ich fürchte, dass ich nicht die Kraft hätte, die Einladung abzulehnen. Wenn der Herr Kanonikus sich anschließen will? Sie erweisen mir eine große Ehre. Herr Kanonikus, kein Wort des Widerspruchs. Exzellenz. Und Sie werden die Pericole singen hören. Fromme Lieder natürlich. Ihre Stimme ist fähig, einen Ungläubigen zu bekehren. Ich befürchte nur, dass sie auch imstande ist, einen Gläubigen zu verführen. Die Karosse wird für Sie zum Wagen des Propheten Elias werden. Sie führt Sie direkt in den Himmel. Die Staatskarosse. Wir brachten eine Komödie von Prosper Mérimée. Aus dem Französischen übertragen von Konstantin Peter von Landau. Die Rollen und ihre Sprecher waren Don Andrés de Ribera, der Vizekönig, Günther Lüders. Camila Pericole, Lola Mütl. Martinez, der Privatsekretär, Fritz Raymond. Der Bischof, Wolfgang Büttner. Thomas d'Esquivel, der Kanonikus, Kurt Horwitz. Balthasar, Hans-Hermann Schaufuß. Ton und Schnitt, Walter Jost und Ingeborg Schaaf. Regie, Claire Schimmel.